Flow Motion, ein Stück von Ken aus den 70er Jahren. Sie haben uns gerade ein bisschen beschrieben, wie das angefangen hat mit Ken, was damals ihr Impuls war. Sie waren ja nicht die einzigen damals. Es gab in dieser Zeit eine ganze Reihe von Bands, die in Deutschland nach neuen Wegen gesucht haben. Kraftwerk zum Beispiel, Amon Düll oder Faust, um ein paar Namen zu nennen. Gab es da eigentlich einen Austausch? War das damals eine Szene? Nein, es konnte keine eine Szene sein, weil wir unter den Gruppen gab es immer so einen Sicherheitsabstand von mindestens 400 Kilometern. Die einen waren in München, die anderen in Köln oder in Berlin. Aber Kraftwerk war sehr nah und die haben wir auch oft gesehen. Es gibt ja gerade, ich habe schon erwähnt, diese Ken-Festspiele. Dazu gehört die Wiederveröffentlichung eines Albums, Tago Mago. Das ist vor 40 Jahren zuerst erschienen, also 1971. Und manche Musikkritiker, die ich jetzt vor der Sendung gesprochen habe, sagten, Tago Mago, das ist das beste Album von Ken. Uwe Wohlmacher wird das vielleicht bestätigen. Ist es auch für Sie Ihr bestes Album? Ach, das kann ich schlecht sagen, aber es ist auf jeden Fall, ja, eigentlich ist es schon so ziemlich das Beste. Und warum? Das ist aber schwer zu sagen. Ja, es ist das Reichste, weil es zeigt eigentlich alle Aspekte, die wir so musikalisch beackert haben. Weil es sind richtige Rockstücke drauf. Es ist ein ganz kurzes, sehr formal ungeheuer präzise gebautes Stück wie Mushroom. Es gibt diese ausufernden langen Stücke wie Halleluva und es gibt diesen Wahnsinn auf der Seite 3 und 4, vor allen Dingen 4, sowas wie Peking Uhr, was mit Rock überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Was meinen Sie damit Wahnsinn? Was ist das Wahnsinnige daran? Tja, was ist das Wahnsinnige? Das muss man sich anhören und dann hört man, was ich damit meine. Es war zumindest das experimentellste Album der Gruppe. Das Album ist ja nach einer kleinen Felseninsel vor Ibiza benannt worden. Ganz passend vielleicht für die Hippie-Zeit damals, wenn man so will. Ist ein Album, wo zum ersten Mal elektronische Soundschleifen richtig zu hören waren, die man ja später so als Sample-Technik dann kennengelernt hat. Auch da waren Ken nicht nur musikalisch, sondern auch technisch absolut innovativ. Und ich denke, wir hören mal rein. Bring Me Coffee or Tea aus Tago Mago.